Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Ihr glaubt nicht, mit 20 Minuten Verspätung fange ich an, weil ich hier technische Probleme zu meistern hatte. Aber naja, was soll's. In der Aufzeichnung wird alles wunderbar geklappt haben. Ja, nicht so im Livestream, den ihr immer normalerweise ab 15 Uhr auf Ustream TV /Channel/Rio-Central sieht. Aber egal, die Woche war mindestens genauso chaotisch wie jetzt dieser Anfang, aber naja, leider nicht ganz so spektakulär außerhalb vom Android-Bereich, aber das wird ja bei der Sendung um 18 Uhr abgegrast, das Thema Android und bei einem Uncast. Und jo, hier in der oder in der restlichen Welt gab es eigentlich diese Woche gar nicht so viel. Ich meine, haben sowieso alle nach Griechenland geschaut und so. Aber in der Tech-Welt war es dann doch etwas ruhig. Aber so ein paar Themen habe ich dennoch rausgefiltert hier, was vielleicht interessant sein könnte. Ein Dauerbrenner kam wieder letzte Woche so ein bisschen an die Oberfläche, ja, ein bisschen deutlicher. Und zwar ist es das Thema Facebook versus Google, oder soll ich vielleicht lieber sagen Google Plus? Ja, genau das ist nämlich das Thema, was momentan in den Medien einmal sehr stark emotional auf den Plan gebracht wird und auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen falsch verglichen wird. Ja. Also, es ist ja so, Google Plus soll ja laut den Medien der Facebook-Konkurrent sein. Google sagt da eigentlich eher nicht. Mit Google Plus hat Google wohl andere Pläne. Und das zeigt auch die ganzen Sachen, Integrationen, dazu komme ich später noch, die von Google gemacht werden in den althergebrachten Produkten. Ja, ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen, vorletzte Woche. Und jede Woche stellt jetzt Google mehr Dienste um und integriert Google Plus, oder man könnte schon fast sagen, integriert die Dienste in Google Plus, denn Google Plus ist das neue Google. Das scheint ein Credo zu sein. Google Plus ist das, ist die Zentrale, das A und O von Google geworden, designmäßig und eben auch integrationsmäßig. Und nun geht der Kampf Facebook gegen Google eben bei weitem nicht nur um das Google Plus. Denn sind wir ehrlich, in absehbarer Zeit hätte Facebook da auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, Google ist nicht so vermessen zu denken, dass sie das, was Facebook in so vielen Jahren geschafft hat, dass Google das in absehbarer Zeit erreichen könnte, weil eben die Leute, die jetzt bei Facebook sind und dort drüber ihre Bekannten haben, eben nur sehr, sehr wenig Sinn darin sehen, jetzt auf Google Plus zu wechseln und dort quasi das Gleiche zu machen, was sie sowieso schon gekonnt haben, auf Facebook. Ja. Wir regen uns zwar immer auf über Privatsphäre, Schutz, und unser Datenschützer sind nicht müde, gegen Facebook zu schießen und auch hier Argumente ins Feld zu führen, die aber eines ausblenden. Und das ist einfach, dass die Leute manche Sachen eben mitteilen wollen. Ich habe es auch schon öfters gesagt, es ist auch gut, wenn man Sachen manchmal mitteilen will oder auch macht. Man kann da auch Nutzen davon ziehen, ja, wenn man etwas öffentlicher lebt. Und sind wir mal ehrlich, das war früher so und es ist eben in dem digitalen Zeitalter ebenso, dass die Leute manche Sachen eben nicht geheim halten wollen, sondern sie wollen eben, dass es ans Tageslicht kommt. Und sind wir auch mal so ehrlich und sagen mal, dass es im sozialen Leben schon immer so war, wenn man früher in einem kleinen Ort gewohnt hat, das ist teilweise auch heute noch so in den ganz kleinen Orten, da weiß jeder alles über jeden. Ja? Privatsphäre könnte man da quasi meinen, gibt es nicht. Doch, sie gibt es schon. Nur die Leute sind eben nicht so versessen darauf, dass niemand über ein etwas weiß, komplett anonym ist. Ja? als eben viele Leute in den Städten das bevorzugen oder so wollen. Die Quittung kriegen sie dann halt, wenn irgendwas passiert und sie stehen komplett alleine da, weil sie komplett isoliert von der Außenwelt sind. Ja, während zum Beispiel dann in einem Dorf eine ganze Gemeinde da ist, die an einem Teil, an dem Leben teilnimmt, sozusagen Teil von dem Leben ist. Und nicht anders ist es in der virtuellen Welt eben auch. Ja, man kann sich komplett abschotten, kann eben sagen, ja gut, ich möchte hier überhaupt nichts von mir preisgeben, und dann ist man auch niemand sozusagen. Ja, man ist eine anonyme Masse, die nicht beachtet wird, ein Rädchen, das eben funktioniert, aber nicht wahrgenommen wird. So, ganz einfach. Wenn man allerdings auch in die Öffentlichkeit dann geht mit Sachen, dann sieht die Sache eben schon anders aus. Aber wie gesagt, das ist gar nicht das Thema jetzt. Ja? Also ich könnte mich da schon wieder reinsteigern in dieses Thema Privatsphäre und so. Aber hat ja, ja spielt ja auch keine Rolle in dem Zusammenhang hier, denn trotzdem ist eben Facebook die Nummer eins, weil eben die Leute eben Großteil der Leute das eben nicht so sehen. Und verdammt nochmal, wer gibt hier das Recht, ständig die Leute zu kritisieren und sogar zu beleidigen, die eben kein Problem damit haben, ihren Mist in der Öffentlichkeit zu schreiben? Die haben genauso das Recht, ihre Sachen zu veröffentlichen, wie die Leute das Recht haben müssen, die Sachen nicht zu veröffentlichen. So. Und deswegen ist das eben auch kein Problem. Und deswegen wird Google auch von der Seite her nur ganz, ganz wenige auf seine Seite ziehen, ja. Und gerade, ja, ich sag mal, in Europa ist ja Google, sage ich mal, knallhart zu Unrecht eher dann auf der Seite eingeordnet, die eben auch nicht auf Privatsphäre achten und so weiter. Was total, total Blödsinn ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, was soll's? Also da wird Google keine Nutzer bekommen. Aber deswegen hat Google auch, also zumindest mal einige ranghohe Mitarbeiter von Google haben eben auch deutlich gemacht, dass es bei Google Plus nicht darum geht, Facebook fertig zu machen oder oder hier eine Sache anzustacheln, um das zu vergleichen. Ja. Google Plus ist mehr als das. Es sichert die Zukunft von Google im Netz. Und deswegen ist auch der Umbau ganz, ganz wichtig. Ja. Das Internet wird sozialer werden, das steht fest. Und momentan hat Facebook die ganz unangefochtene Position bei den Social Networks. Und Google ist noch der Marktführer in großen Teilen der Welt, wenn auch knapp, bei der Google-Suche. Ja. Jetzt verlagert sich aber eben immer mehr das auf soziale Interaktion. Und wenn da Google nichts macht dagegen, dann wird ihnen quasi das Internet sozusagen oder die Marktführerschaft im Internet wird ihnen quasi abgenommen und es geht auf diese Social Networks. Und ob dann eben Facebook das komplette Internet dominieren sollte oder nicht, das ist eine andere Frage. Die Social Networks werden, wie gesagt, klar von Facebook kontrolliert. Das Internet ist da insgesamt gesehen eben nicht so. Warum? Und jetzt ist nämlich die Frage, wieso kommt der Rio eigentlich da drauf zu denken, dass irgendeine Rolle spielt, diese sozialen Netzwerke für die Zukunft des Internets? Ja, ich höre schon wieder die Stimmen, so Mist mache ich eh nicht. Soziale Netzwerke ist nur was für Lamer, die kein eigenes Leben haben. Ja, Leute, genau diese Ignoranz, ja, hat schon ganze Imperien zu Fall gebracht. Ja. Die ist nämlich komplett falsch. Ob das richtig ist oder nicht, das kann jeder für sich selbst bewerten. Nur 750 Millionen Benutzer, da muss ich schon sagen, ja, die spielen eine Rolle. Ja, das kann man durchaus sagen. Ja. Wenn ein Social Networks mehr Benutzer hat als Einwohner also in den USA. Also da muss ich schon sagen, ja klar, es spielt eine Rolle. Ja, durchaus. Und viele, viele Menschen, sehr viele Menschen, ja, surfen heute nicht mehr im Internet, sondern das Internet sind soziale Netzwerke. Von dort bekommen sie Informationen, dort lesen sie Nachrichten, dort lesen sie Links zu Artikeln, die auf Webseiten dann führen. Aber erst dort sehen die Leute überhaupt diese Webseiten. Und ohne dass diese Informationen auf diesen Social Networks sind, finden diese Leute diese Webseiten auch nicht mehr. Und damit verliert auch Google als Suchmaschine natürlich ein beträchtlicher Teil der Wichtigkeit. Wenn immer mehr Leute in sozialen Netzwerken ihre Informationen, ihre Webseiten suchen und nicht mehr über die Google-Suchmaschine, dann wird Google irgendwann obsolet werden. Und genau deswegen muss Google hier Fuß fassen in diesen Social Networks und auch ein Komplettpaket bieten, ja, wie eben Google Plus ist, bei dem eben alle möglichen Streams ineinander laufen und dort eben dann sozusagen wie eine Zentrale, aufgebaut wird. Ja. Und irgendwann werden wahrscheinlich über Google Plus mehr Suchen gemacht werden als über die Google Webseite. Das ist nur Frage der Zeit, nämlich immer, wenn immer mehr Social Network Aktivitäten vorhanden sind. Bisher muss man sagen, läuft es auch ganz gut für Google Plus von dieser Seite aus. Google Plus hat ziemlich starker Zuwachs bekommen. Alle Dienste, alle großen Dienste sind quasi schon umgestellt auf Google Plus. Und deswegen läuft eigentlich alles nach Plan, könnte man sagen, im Moment für Google. Die Großzahl der Menschen akzeptiert das und findet das auch ganz, ganz gut. Um bei Google erstmal noch zu bleiben, ja, es gibt noch weitere Nachrichten, und zwar eben die Integration, die ich schon gesagt habe, von diesem Google Plus geht weiter voran. YouTube hat jetzt ebenfalls diese Google Plus Funktionen integriert, und auf Google Plus erscheint eben auch dann YouTube Videos, die eben zum Beispiel favorisiert werden. Man kann auch jetzt sogenannte Sharing machen, also das Teilen von Videos in Google Plus, und da, es gibt jetzt auch einen schönen Google Plus, oder den gibt es schon länger, einen Google Plus Button, der eingeführt wurde. Interessant auch, auf jeden Fall, das neue Design, das ist ja schon fast wieder obligatorisch, ja, ich habe es eben auch schon mal gesagt, da ist auch wieder ein bisschen was gemacht worden, und auch hier passt sich wieder alles an. Das geht alles zwar langsam, aber stetig hier voran. Die oben die schwarze Google Plus Bar, die ist sowieso jetzt über jedem Google Produkt oder fast jedem Google Produkt schon zu sehen, mit den Informationen und so weiter und so weiter. Also YouTube Videos im Stream jetzt ganz einfach einzufügen bei Google Plus. Und alles wächst hier zusammen, und die Direktintegration ist damit auch bei YouTube gelungen. Sehr schön. Ein anderes Thema, es gibt noch eine kurze Nachricht, also Google Plus Chrome Extensions gibt es jetzt, der Plus 1 Button für den Chrome Browser oben in der Leiste, und da kann man dann jede Seite in Google Plus teilen und eben Plus Einsen, ja, Plusen. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, keine Ahnung. Was auch noch äußerst interessant ist, die Reaktion von den Nutzern von Google Reader. Ja, das war wohl die heftigsten Reaktionen bisher bei der Designumstellung, während das in anderen Produkten ohne Probleme angenommen wurde, gab es bei Google Reader doch ein paar Querelen. Warum? Der Share-Button ist weg und es gibt jetzt einen Plus-One-Button stattdessen. Schlimm? Für einige bricht damit die Welt zusammen, der Nutzen des G-Readers ist komplett weg, weil sie über G-Reader keinen Artikel sharen können. Das stimmt aber so natürlich überhaupt nicht. Man kann erstmal auf Plus 1, also auf Google Plus sharen, ja. Und dann gibt es das Feature immer noch Send to. Da kann man also jede größere Website ansprechen. Und man kann sogar Custom URLs dort eintragen und damit eben das quasi überall hin schicken, wo man will. Sogar auf das eigene, zum Beispiel private Blog, wo man alle Artikel sammeln kann. Und die direkt komplett in gesamter Länge des Feeds eingeblendet werden. Also schon ziemlich detailliert, deswegen lieber privat machen, wenn man das machen will. Wenn man das öffentlich macht, könnte es vielleicht da ein paar Probleme geben, weil die Inhalte ja natürlich Copyright geschützt sind. Also es gibt so viele Möglichkeiten immer noch, ja, bei Google Reader Sachen zu sharen. Es ging den Leuten wohl hauptsächlich darum, dass man vorher ein Sharing im Reader hatte, ja, so dass zum Beispiel Bekannte, die eben in den Kontakten eingetragen sind, in ihrem Reader auch irgendwo das erkennen können, ja, was eben die Bekannten auch geshared haben in ihrem Reader. Somit hat man quasi ein Social Network, wenn man so will, im Google Reader gehabt. Dass das aber nicht lange gut gehen kann, wenn das Google Plus als Social Network hat, das hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Da muss man eben jetzt Google Plus nutzen, wenn man das eben haben will. Und dort kann man dann eben auch rausfiltern, die Bekannten in den Streams sogar schön geordnet. Ja, da kann man sich sogar, was im Google Reader überhaupt nicht geht, da kann man sich ja die Bekannte anlegen, eben zum Beispiel in einem Zirkel Business, in einem Zirkel Privat und so weiter und so weiter. Und kann dann eben sogar getrennt diese Bekannten sehen, was dort geshared wird. Ja? Also im Prinzip ist keine Funktion weggegangen. Im Gegenteil, die Funktionen wurden erweitert, aber die Leute, was heißt die Leute? Einige wenige Power-Benutzer, die machen jetzt hier eben riesen Terz darum. Und gut, ich bin auch einer von diesen Power-Benutzer. Ich lese jeden Tag so um die 2000 mehr und mehr Artikel. Ja, das geht sogar. Also ich brauche einen effektiven Newsreader ohne RSS. Wird da nichts mehr gehen, weil man kann keine 2000 Artikel auf den Webseiten lesen. Das ist einfach, nee, das geht nicht. Da braucht man eine schöne tabellarische Anordnung, zack, zack, zack, wo man das überblicken kann. Jedenfalls geht es mir so. Und gut, jetzt ist es weg. Na und? Wo ist das Problem? Send to, read it later. Und schon sammle ich hier meine Links für zum Beispiel die Netcasts, die Themen, die ich eben raussuche, so habe ich jetzt hier eben das auch gemacht. Ja. Also, es ist auf jeden Fall wieder mal ein Problem, was neu ist, ist von vornherein schlecht, ja, und die Leute müssen sich eben dran gewöhnen, tja, gut, es ist nun mal so, ja. Veränderungen schmeckt nicht jedem und Veränderungen, das heißt auch, man muss seine Gewohnheiten verändern. Und wenn man das nicht will, dann muss man eben auf andere Produkte umsteigen. Ich hingegen finde jetzt diese Neuerung in dem Google Reader sehr gut, unlogisch und konsequent. Ja, weil wie gesagt, eine Share-Funktion, noch ein Social Network, sozusagen ein abgetrenntes Mini-Social Network, das brauche ich wirklich nicht. Also die Funktion habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr genutzt. Vorher war ja auch schon Google Buzz, das natürlich gefloppt hat. Jetzt dieses Google Plus, aber was will man denn mehr? Ja? Ein verbessertes Sharing, mehr braucht man eigentlich nicht. Ja. Perfekt. Gut, dann auch Gmail hat ein neues Aussehen bekommen. Auch das sieht jetzt aus, wie eben auch Docs schon erfahren hat, Google Blogger hat, Blogger.com hat das schon erfahren, dieses Facelifting. Und jetzt ist auch Google Mail gefolgt, einer der wichtigsten Dienste von Google, und das wurde eben jetzt auch geändert. Sieht ganz gut aus. Man hat jetzt drei quasi Ansichten, die man auswählen kann. Einmal den Standard-View, dann Cozy, ja, und ein Condensed View. Und bei dem Condensed View, da kriegt man halt möglichst viele Mails, also viele Inhalte auf möglichst engstem Raum gezeigt. Das ist das, was ich jetzt zum Beispiel standardmäßig eingestellt habe. Und wenn man das auf jetzt Standard stellt, dann hat man ein bisschen mehr weiße Flächen. Das könnte dann die Übersichtlichkeit erhöhen, je nachdem. Das ist also persönlich einstellbar, so wie derjenige das haben will. Auch die Themes, die es bei Google Mail gab, waren da oder sind da überarbeitet worden, und zwar kräftig. Gibt es sogar also HD Themes, die eben schönere Grafiken bieten für größere Bildschirmauflösungen. Also, so viel zu Google. Die haben, wie gesagt, diese Woche wieder mal am meisten getan. Ja, es ging allerdings noch eine andere Meldung durch die Pressewelt, was Raunen hervorgerufen hat. Michael Arrington rächt sich an TechCrunch, so war eine Überschrift jedenfalls. Michael Arringtons Revenge hat es da geheißen. Konnte ich jetzt so nicht erkennen da drin. Ja. Es geht eben darum, Michael Arrington ist ja meiner Meinung nach zum Glück gejust worden von TechCrunch. Somit kann man TechCrunch auch wieder lesen. Zumindest noch in dieser MG-Siegler raus aus TechCrunch. Und dann wäre TechCrunch richtig gut. Ja. Also, der ist heraus, weil er eben ein Font, sage ich, einen so ein, ja, doch, Font gegründet hat für Benutzer, für Startups. Ja, und der konnte sich, der hat sich eben gebissen mit dem AOL-Font. Die haben sowas Ähnliches. Und deswegen gab es da eben Reibereien, und AOL, ja, hat dann eben Michael Arrington ziemlich schnell vor die Tür gesetzt auf ja, Treiben von Arianna Huffington, die ja auch von AOL übernommen wurde, die Huffington Post. Und das Ganze ist dann ziemlich eskaliert mit einem Schmierentheater, wie es besser nicht sein konnte. Aber letztendlich hat eben AOL da den längeren Atem gehabt, und Michael Arrington ist draußen. Und nun hat er auch eine neue Webseite. Uncrunch nennt sich die. Ja, wie kindisch, aber naja, egal. Und dennoch ist das nicht das, ja, das eigentliche Problem, sondern der Fonds. Die rivalisieren jetzt. Und klar, ich meine, ich weiß zwar nicht warum, aber dieser Arrington ist immer wieder in den Medien. Auch ich spreche ja jetzt drüber, obwohl ich am liebsten, ja, nee, das sage ich jetzt nicht, weil es ist unfair, aber ich muss schon sagen, da kommt ein arroganter Fatzke, ja, und bestimmt oder will bestimmen, welche Startups gut sind und welche nicht. Da braucht man sich nicht zu wundern, das ist auch in dem verlinkten Artikel gut beschrieben. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass er bei einer Konferenz in Europa übrigens von einem Unternehmer ins Gesicht gespuckt wurde, ja, weil dieser Arrington behandelt die Menschen wie den letzten Dreck. Weiß auch nicht, nach was für Kriterien er da diese Unterstützung für Startups auswählt, aber das ist das allerletzte, wie er sich dann benimmt insgesamt. Ja, also man braucht, wenn man jemand keinen Zuschuss gibt oder keine gute Presse geben will auf TechCrunch, wenn man also nicht darüber berichten will, ist ja eine Sache. Aber wenn man ihn mehr fertig macht in seinem TechCrunch-Blog, das ist einfach nicht okay. Ja, jedenfalls nicht, wenn man so viel Einfluss hat, wie eben dieses TechCrunch hat. Und deswegen ist auch gut, dass TechCrunch jetzt ohne Arrington auskommt. Allerdings hat er jetzt eben wieder durch diesen Fonds dann doch irgendwo wieder die Finger im Spiel, Allerdings gibt es da jetzt auch im Internet große Diskussionen darüber, wie sinnvoll dieser Fonds überhaupt ist und wie aussagekräftig letztendlich dann solche Bewertungen bleiben. Ich hoffe, dass da vielleicht mal jetzt sich die Tech-Welt zusammenreißt und sich nicht festlegt wieder auf einen arroganten Fatzke, ja, der meint, was er sagt, ist Gesetz. Es ist nur deswegen wichtig, was er sagt, weil andere Leute das als wichtig bewerten. Ja. Aber naja, gut, lassen wir das. Ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Arrington-Hater. Ja. Am besten Arrington und MG Ziegler zusammen in den Käfig sperren. Und dann sollen die sich gegenseitig irgendwie fertig machen. Und die Welt hat dann Ruhe davor. Ja, den Käfig noch abschotten. Ja, am besten. Ja, also, so sieht es aus. Aber was dann noch für Beschuldigungen kam, da lässt mich dann schon fragen, ob vielleicht ein paar Leute jetzt aufgewacht sind mal. Es wird nämlich, Arrington wird nämlich beschuldigt, ein Rassist zu sein. Das Ganze wurde in einem Artikel auch erwähnt, der sich mit Rassismus im Silicon Valley befasst. Und man glaubt es kaum. Es gibt ihn noch im Silicon Valley. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Man denkt doch, gerade hier Silicon Valley Vorzeige Punkt, sage ich mal, der Welt, ja, was internationale Zusammenarbeit betrifft. Da meint man doch, dass die über allen Arten von Rassismus überhaben ist. Aber das ist eben nicht so der Fall. Und in dem Zuge wird auch Michael Arrington in einem Bericht von CNN übrigens heftig angegriffen. Und auch als eben als Rassist dargestellt, beziehungsweise es werden eindeutige Hinweise in dieser Richtung gegeben. Und da hat Arrington wohl gemeint, er käme mit seinem Artikel auf Uncrunch davon damit weg, dass er sich ein bisschen lustig macht darüber und schreibt, oh shit, I'm a racist, ja. Aber dem war es nie, dem war eben nicht so, denn das Ganze hat deutlich mehr Auswirkungen gehabt. Und tja, dann könnte man sich auch mal überlegen, warum zum Beispiel europäische Startups dann auch generell we schlechter weggekommen sind bei TechCrunch früher, als er noch da war. Aber das hat ja nichts mit Rassismus zu tun. Nein, es geht da wirklich um richtigen Rassismus. Und ich kann nur jedem empfehlen, da mal nachzuforschen, dass eben Rassismus oder vielleicht einmal bei Google Racist und Arrington zusammen mal eintippen, und dann kriegt ihr jede Menge Artikel zu sehen davon. Ja. Also es ist schon auf jeden Fall mal wert, darüber sich Gedanken zu machen, inwiefern das vielleicht stimmt oder nicht. Gameforge und Frogstar, um jetzt zu einem komplett anderen Thema mal zu kommen, entlassen Mitarbeiter. Gameforge und Frogstar haben sich ja zusammen getan, ja, und haben eben jetzt im Zuge dessen geplant, Mitarbeiter zu entlassen, werden Mitarbeiter entlassen. Ja. Frogstar ist übrigens die Firma hinter Runes of Magic, eines der beliebtesten kostenlosen Online-Roleplay-Games, Massive Multiplayer Online-Roleplay-Games. Und die Spieler fragen sich jetzt natürlich, wie kann Frogstar jetzt den Betrieb von dem aufrechterhalten, von Runes of Magic beispielsweise, und das ist ja nicht ihr einziges Projekt, sie haben viel, viel mehr. Genauso wie Gameforge, wenn ich das richtig weiß, groß auf der Gamescom auch den Start von Star Trek Infinite Space angekündigt haben. Übrigens ein sehr schönes Spiel. Ich habe mich zwar schon für die Beta registriert, aber eine Freischaltung habe ich noch nicht, weil es auch, glaube ich, gar keine fertige spielbare Beta-Version für den veröffentlichten Beta-Test gibt. Und ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, bei Frogstar gerade mit Runes of Magic war immer das Problem, da haben sich die Leute immer massiv drüber beschwert, dass einfach zu wenig Ansprechpartner, zum Beispiel Game Master im Spiel sind und dass eben die Wartung von den Spielen einfach zu lange dauert. Und eben die Leute das Gefühl haben, dass viel zu wenig Menschen an diesem Spiel arbeiten, um sofort und effektiv auf Sachen reagieren zu können. Und nun wird diese Situation natürlich noch schlimmer. Man weiß nicht, von welchem Team die abgezogen werden, ja, weil, wie gesagt, Frogstar und Gameforge haben ja jede Menge Spiele und einige werden wohl auch eingestellt werden. Nur insgesamt gesehen hätte man eigentlich mehr Mitarbeiter gebraucht, um den Spielbetrieb regelgerecht aufrechtzuerhalten, gerade bei Sachen wie Runes of Magic. Und ich glaube kaum, dass es jetzt dazu führen wird, dass Runes of Magic mehr Mitarbeiter bekommt, eher eben dann weniger Mitarbeiter. Ja, schade eigentlich um das Spiel. Wie viel dann wirklich letztlich entlassen werden, weiß man nicht. Es gehen aber Zahlen rum von an die 1000 Mitarbeiter waren das. Moment, ich guck mal schnell nach. 100 Mitarbeiter müssen gehen, ja, bei einer Belegschaft, wie groß war das? Ich glaube, also es war jedenfalls etliche Prozent sind das. Das sind relativ viele, die da eben gehen müssen, ne? Bei Frogstar und Gameforge. Schade. Ah ja, genau, hier ist. Gegenwärtig arbeiten dort rund 700 Menschen, also 100 Mitarbeiter sollen entlassen werden. Und pff, das ist schon jede Menge. Das ist schon jede Menge. Auch wenn die zwei Firmen eben jetzt zusammengehen und dann da eben probieren, was auf die Beine zu stellen. Schauen wir mal. Und wie das dann noch mit dem Start von Star Trek Infinite Space klappen soll. Also ich bin da wirklich mehr als skeptisch und ich mache mir ernsthaft Sorgen um Runes of Magic, weil ich es eigentlich Runes of Magic ganz, ganz gut finde. Ja. Und auch gerne mal ab und zu mal spiele. Und Leute, das war's wieder von der Rios Wochensicht. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Ihr könnt mich erreichen oder auf Twitter unter @rio und ihr könnt meine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. Ihr findet alle Links und Begleittexte zu dieser Sendung auf wochensicht.thenetcast.com. Immer so eine Stunde etwa nach dem Live-Podcast, der immer montags um 15 Uhr startet, wenn ich mich nicht gerade später verfolge. Ja, und damit sage ich Tschüss, halte die Ohren steif, bis nächste Woche, ciao! Oh, ich habe nur total vergessen zu erwähnen, das muss schon mal jemand draufschreiben, ja. Google Plus könnt ihr mich natürlich auch erreichen. Rio Cook findet ihr mich da. Ne? Okay. Jetzt ist es.